Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Heute mit einem Doppelpack Samuel Beckett. Zunächst hören Sie die Adaption des 1932 geschriebenen Romans Dream of Fair to Middling Woman. Zwischen 1928 und 1932 reiste Samuel Beckett mehrfach durch Deutschland. Unter anderem besuchte er die Familie Sinclair in Kassel und verliebte sich in die Tochter Peggy. Ein Flirt, der über Jahre nachwirkte. Auf das Hörspiel Immer dein Tyssimus, ein Kapitel aus Dream, das 2006 zum Hörspiel des Monats Mai gekürt wurde, folgt ein sprachexperimentelles Stück, die deutsch-französische Fassung von Poème avec Merlitonade. Viel Freude mit dem jungen Samuel Beckett. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Bell, dein Brief ist eben angekommen, wenn du auch nicht mehr allein und allzeits mir gehören willst. Oh Gott, wie konntest du nur je sowas sagen? Um Himmels Willen, tu's nicht. Tu mir um Gottes Willen nicht nochmal sowas andeuten. Ich vergrab nur noch den Kopf in den Händen und tränke deinen Brief mit Tränen. Bell, wie konntest du je an mir zweifeln? Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Klammer auf, Herr Geheimrat Johann Wolfgang Goethes Faust, Klammer zu. Um Himmels und Gottes Willen, sag mir stracks, was genau ich verbrochen habe. Ist dir denn alles wurscht egal? Eine Welle heftiger Leberkoliken fesselte ihn ans Zimmer. Sehr heftig waren die. Sie warfen ihn zu Boden, sie reduzierten ihn zu einem Schatten seines robusten Selbst. Er stöhnte im Geiste. Wie ungelegen stöhnte er, liege ich hier am Boden, gerade als ich in Topform sein wollte. Just when I wanted so much to be at the top of my form. An eine Reise nach Kassel war momentan nicht zu denken. Er versuchte ihr vorsichtig mitzuteilen, dass er möglicherweise ein bis zwei Tage später kommen werde. For the possibility of his being obliged to arrive a day or two later than he had hoped and led her to expect immer dein tuissimus and gave it to post to the cyanosed valet de chambre. Heute ist einer der Tage, wo ich klarer denn je sehe und ich bin mir sicher, alles wird am Ende gut werden. Der Tag wird kommen und die Stille nach. Er fiel doch sehr verdrossen aufs Bett zurück. Er streckte die Beine aus und zog sich die Denkkappe über. Am nächsten Tag packte er seine Sachen und fuhr nach Kassel. Immer dein Tuissimus. Ein Kapitel aus Dream von Samuel Beckett. Aus dem Englischen von Wolfgang Held. Eine schnelle Zigarette für Maxillas und Malas und die Fahrkarte zur Hand dort in der Brusttasche seines Überziehers und die schwere Reisetasche, die ihn, den sorgsam auf Abstand bedachten Hänfling, in die Liebesbeziehung schnappen ließ. Und danach war ein Lungenzug fast so schön wie in der Maison du Café. Endlich! Geliebter! Taxi! Carry your coffin, my lord. Männer, moving east to the segregation of the sexes. Ausgang on the right, rule of the road. Lady on the right arm, non sens unique. Ausgang zur rechten. Anstandsregeln für die Straße. Dame am rechten Arm. Ich hab so auf dich gewartet. Ja. Einmaliger Unsinn. Schlaumeierei. Aber schlafen auf der rechten Seite. Wolle geneigter Hörer die Tatsache nicht übersehen, nicht wahr, dass er die Unterzeichnung des Waffenstillstandes mit einem Schamhaar feierte. Und Bell Aqua mussten wir ihn nennen. Und die Dame, die es innerhalb dieser sehr kurzen und öffentlichen Zeitspanne geschafft hat, in ihrem jungen Besucher gewisse unerwartet stimulierende Gefühlsregungen wachzurufen, waren wir nicht gehalten, sie die Smeraldina Rima zu schimpfen, obwohl irgend sonst was meist ebenso gut gepasst hätte. Er half ihr ins reizend grau-blau-fleckig gepolsterte Wageninnere und gab dem Chauffeur mit fester Stimme das Fahrtziel an. Hinab dann die kopfsteingepflasterte Gasse trauriger Weihnachtsbäume, die zwischen Trambahn und Trottoir vielfach in gretiger Stauung zitterten, flog der prächtige Wagen zum Kirchturm hin, der in makellos majestätischer Ausrichtung die jetzt schemenhafte Größe des Herkules ausstach und die dürftigen Kaskaden, die lustlos und selbstvergessen herabfielen, das bisschen, was da war und weil es wohl oder übel musste, runter in die verstopfte Rinne der schneeverkleideten Hohenzollerngrotte zum Schloss. Wo hast du den Hut aufgegabelt? Magst du ihn? Ganz nett. Magst du ihn? Er passt zum Ring. Der Wagen biegt in die Landgrafenstraße und hält nach wenigen Metern. Hier sind wir also. Raus geht's jetzt. Beine vertreten. Dankeschön. Großartig. Mach schon das Licht an. Grandios hier. Auf geht's. Ja, komm rein. Aus dem Takt. Keuchgeile Kicherbrunst zu Ehren eines nicht zum Mitlachen gedachten Witzes. Hier sind wir also. Da sind sie ja. There they are. Hallo, hallo. Hallo. Great to be here. Hallo. Grand to be here. Großartig hier. Same old Grandios hier. Wonderful to be here. Prosit. Wunderbar hier. Prosit. God bless. Gesundheit. Klo ist links. Ja, herzlich. Gleich wieder da. Vorsicht, das Rad. Vorsicht, die Schier. Beschissenes Dasein. Beschissenes Dasein. Augenblick bitte. Beschissenes Dasein. Augenblickchen bitte, beschissenes. Da sind sie ja. Reinspaziert. Erstmal Windstille. Jetzt, da die Mama der Madonna, die immerwährende Großmutter, wenn alles nach Wunsch geht, das Mitgefühl in Person zu sein riskierte. Sie bettete ihn aufs Sofa. Armer Bell. Guck, Smerry, er ist krank. Smerry, die in einer Ecke auf der Lauer lag und sich die Mannbarkeit eines vor der Tat abgeschlafften Liebhabers ausrechnete, hatte schon vor dieser Verkündung gut hingeguckt. Trink das hier. Finden Sie nicht, dass Mary zum Fressen süß aussieht in diesem Kleid? Ach. Bellacqua war auf den Cognac hin sehr wohl in der Lage, den falschen und süßholzraspelnden und verbindlichen Teufel zu spielen. Ihre dritte oder vierte Tochter sieht mir noch schöner aus als je zuvor, falls das möglich ist. Ich wollte nur, dass man das Gleiche von mir sagen könnte. Oh, Mabel, aber wir bringen sie schon wieder hin. Nicht wahr, Mary? Was zum Nachspülen? Was Verwandtes zum Nachspülen? Was fehlt ihm denn überhaupt? Flodderkoller. Oh, was ist denn das? Was zum Essen? Etwas, das du gegessen hast, Kind. Ach, seid nicht so widerlich mit euren Witzen, die ich nicht kapiere. Woher soll ich wissen, was Floddermolle ist? Koller, Flodder. Ach, egal. Woher soll ich überhaupt was wissen, wenn ihr mich nie in die Schule geschickt habt? Mein teures, junges Ding, deine Ausbildung hat uns Tausende gekostet. Fang dich wieder, Smerry. Wenn ich jung und schön wäre und hätte einen netten jungen Mann, der mich ausführt, würde ich mich nicht... Ausführen? So siehst du aus. Und wirklich... Bei Bells morgendlicher Schlafmützigkeit und den abendlichen Saufereien mit dem Mandarin und seiner nachmittäglichen Versenkung in einen Vasari aus seines Gastgebers Handbibliothek und bei den ungeschickten Anschlägen aufs Klavier, die zu jeder Tages- und Nachtzeit von ihm zu befürchten waren, und bei seiner Weigerung auszugehen, um sich den Frosttod zu holen, wenn ihn nichts davon abhielt, überm Ofen einen großen Gedanken auszuhecken, war er in der Woche zwischen seiner Ankunft und Silvester nur dreimal dazu in der Lage, sie auszuführen. Und zwei dieser Male kam die Mama mit, deren Spreegeist die Madonna maßlos verärgerte. Ach, Belle, was habe ich mir da bloß angetan? Die Madonna war verstimmt. Diese Behandlung war sie nicht gewöhnt. Manche Panze, Hong Kong, Tsing Tsang, Kai Putin, die Peking, Kiki, Wai, Hai, Wai, Titi, Tati, Mokka, Zipi, Zipi, Zappi, Huki, Tuti, Suppi, Mongolei. Tingeles, Tangeles, Hunti, Hunti, Gusti, Cincinnati, Wuchi, Wuchi, Tam, Tam, Tam, Wani, Kona, Kimi, Kimi, aber Nimi, Kimi, Kumi, aber Ikim, Kam. Silvester traf ihn nach dem abgeräumten Abendbrot allein auf dem Sofa sitzend an. Im Kerzenschein natürlich, mit einer Flasche natürlich wieder. Er fühlte sich schlecht. Würde er bis zum neuen Jahr durchhalten? Das war hier die Frage. Er fürchtete, in Stücke zu gehen. Hä? Er beglotzte wie ein Narr das schreiend Paolo-Postexpressive Abendmahl, das ihm vor der Nase hing, wutfahl im ruhelosen gelben Licht, seine 13 breitgeschlagenen himmelschreienden Eierköpfe um den Versucher und seinen Brocken und um den Verräter und seinen Beutel geschart. Der Versucher und der Verräter und der Jugendbund der Elf. The Tempter and the Traitor and the Jugendbund of 11. Der Lieblingsjünger Johannes war das grüne Ei am Kopf der Tafel. Ja, flotter Koller. Ach, das ist schlechter Dialog. Gott hat mich mein ganzes Leben lang gequält. So spricht man nicht mit Ophelia. Was komplizierst du den Sauladen auch mit dem Bemühen, du selbst zu sein? So ein Bubble-Baby. Da lache ich bloß. Ohne den Kopf zu wenden oder ihre Haltung aufzugeben, fuhr sie seitlich kräftig mit der Schirmrolle nach ihm aus. Au! Wie kommt es, dass du, selbst wenn man all die Jahre im Ausland, ich weiß, in Rechnung stellt, deine Muttersprache so schlecht sprichst? Ach, leck mich doch. Er wollte schon sagen, lass in Gottes Namen gut sein. Und setzte eben dazu an, als sie alles vom Tisch wischte. Egal, egal. So schlecht, egal. Schlecht, so schlecht. Egal. Schlecht. Egal. Mama schlug das Klavier zu und der Mandarin sah grimmig von seinen Feuerwerkskörpern auf. Silvester. Bell wurde giftig. Na und, wollte er wissen, was soll das mit der Flut zu tun haben, die hereinkommt? Das wüsste er liebend gern, wobei er sich so richtig verärgert herumwarf. Der Mandarin hatte inzwischen ein Taxi für die beiden bestellt. Zwischen den Jahren! Schaut euch die Nacht an! Die Altstadt, Gewohnheitstier, sei kein Schafskopf! Tinki-ting, nudredeng, ting-ting, tinki-ta, nazi-wazibu, kakatu, kakata, tinki-ting, nudredeng, ting-ting, tinki-ta, nazi-wazibu, kakatu, kakata. Trotz Krämpfen und Schweißausbrüchen hatte sich Bell aufgerafft. Das Taxi hatte sie vor dem Kasseler Rathaus abgesetzt. Und jetzt kommen wir natürlich nicht rein. Er fühlte sich schwach nach seinen Gesichtern. Aber sein Köpfchen war klar, glockenklar, ein dichter Kopf par excellence und Parenthese. Klar und hell der Geist sein muss, strömend, ein kristallener Fluss, hell wie Licht und klar wie Wind. Mit dem Kopf momentan in dieser Verfassung, glänzend erleuchtet, kanalisiert und plätschernd. Sagte er. Aber natürlich kommen wir rein, es ist noch nicht 12. Sie stießen die schwere Tür auf und gingen quer durchs überfüllte Vestibül zum Treppenabsatz. Wusste ich nicht, dass wir reinkommen? Der Ratskeller war rappelvoll. Und jetzt kriegen wir natürlich keinen Tisch. Warum wolltest du nicht herkommen, als ich das wollte? Es sah tatsächlich so aus, als würden sie keinen Tisch kriegen. Hierbleiben hat keinen Sinn, da ist nichts zu machen. Wir kriegen nichts zu trinken, gehen wir los. Gehen wir los? Wohin? Gehen wir in die Barbarina und trinken was. Wird das Gleiche sein in der Barbarina. Ach was? Los, wir gehen. Und überhaupt verpassen wir Mitternacht. In ihrem Herzen war momentan eindeutig irre Böswilligkeit ausgebrochen. Nichts verpassen wir, wenn du jetzt schnell mit mir losgehst. Er buxierte sie mit List und Tücke durchs Vestibül zurück und riss an der großen Tür. Sie war verschlossen. Wir kommen nicht raus. Die Madonna scharrte an der Tür. Sie schnaufte schwer vor Zorn. Er, entleert, lehnte sich an der Wand zurück. Er brauchte dringend etwas zu trinken. Es hat keinen Sinn, du kommst nicht raus. Oh, Bell! Sie fuhr auf ihn los wie eine Leopardin. Aber er hatte nicht die geringste Lust, sich von ihr ruinieren zu lassen oder was sonst noch alles. Schnell, probier die andere. Verschlossen. Wir sind bis zum Jahresende eingeschlossen. Wir sind zwischen den Jahren eingeschlossen. Sie ließ sich gegen die Wand fallen und fing an, lustlos an ihm herumzufummeln, von Lachen geschüttelt von Kopf bis Fuß. Er schaute auf seine Uhr. He looked at his watch. In einer Minute ist alles vorbei und dann kommen wir raus und gehen in die Barbarina und trinken was Schönes, in aller Ruhe. Gerade ist es 12. Die Madonna wollte nicht in aller Ruhe was Schönes trinken. Sie katapultierte sich von der Wand weg und rauschte an ihm vorbei, die freche Alumnöse, zum Treppenabsatz hin. Sie bog sich übers Geländer und ihr dünnes, schwarzes Kleid spannte über ihr Hinterteil. Er stellte sich neben sie und sagte, bevor er behutsam die kleinen Stufen hinunterstieg: Gleich wieder da. Oh, Knüll, Knüll. Das war ein Scherzwort zwischen ihnen. Und er wedelte mit der Hand zurück, ohne sich aber umzudrehen. Sie sah ihn sich durchs Gedränge schlängeln mit der ihm eigenen übertriebenen Unnahbarkeit. Ein, zwei Männer nahmen von ihm Notiz und winkten ihm zu. Für die Frauen kam er nach kurzer Musterung nicht in Frage. Dieser Umstand entging ihr nicht. She watched him waddle remote and nonchalant into the WC. Abandoned on the crowded stairhead, watching him limp into the WC, she suddenly understood that there was nothing to be done, that poor Bell was lost, and that perhaps his life was over. Sie sah ihn geistesabwesend und nonchalant zum Klo watscheln. Plötzlich ging ihr auf, dass der arme Bell verloren und sein Leben vielleicht schon vorbei war. Sie bedauerte ihn, und Tränen sammelten sich in ihren Augen. Mademoiselle. Eine Hand senkte sich vertraulich auf ihre Schulter. Sie stieß sich, ohne etwas dagegen zu haben, vom Geländer ab und drehte sich nach dem stämmigen Schachmeister und Kleinbankier um, der, wie sie wohl wusste, vage nach ihr gierte. Er frohlockte. Die Allerschönste. Will sie nicht an unseren Tisch kommen? Will sie uns nicht an unserem Tisch Gesellschaft leisten? Belsazar war fett und faszinierend wie ein Satrap. Er hatte die Frauen, die er wollte, und er fragte sich, wollte er diese hier? Er hatte sie also noch nicht gehabt. Mit wem sind Sie hier? Ja, Er nannte drei Gecken oder Pinkel, notorische Gigerl bei Namen, und zeigte auf sie. Tut mir leid, ich bin mit Bell hier. Nun hatte er ja Bellacqua im Schach geschlagen. Er hatte ihn stockbetrunken aus der Altstadt heimgeschafft. Er kannte ihn also. Er fand ihn naiv und hundsgemein langweilig, eitel und unverkennbar kindsköpfig. Er war ein Schlaumeier. Das ist doch kein Grund, wenn da Platz für zwei ist. Tut mir leid. Er rückte mit dem Kopf näher an sie heran. Er hakte säuselnd nach, ägyptisch nächtlich mehr denn je. Aber wieso denn? Er würde sich nicht zu euch setzen. Ach so, ach so. Sehen wir uns halt später. Aha, wenn das die anderen möchten, oh, aha, das wäre uns heimlich, bitte, oh, aha, was ich zu sagen möchte, ja, aha, das weiß nicht jeder, oh, aha, hier wird man uns beneiden, oh, aha, seht erst ein paar, wir beide, oh, aha, wer könnte das beschreiben, ja, das weiß doch keiner außer dem und mir. The clock of the Rat House now struck the hour. The revelers joined hands and sang their chorus. Die Rathausuhr schlug nun die Stunde an, die Jubelnden schunkelten und sangen im Chor. Die beachtliche Teilbarkeit von 12 kam plötzlich Bellacqua in den Sinn, der sein Bedürfnis unterschätzt hatte und jetzt die Stirn gegen das kühle Porzellan presste. Prosit Neujahr, sagte er mit schwacher Stimme und zog an der Strippe. Auf dem Rückweg wurde er von Belsazar aufgehalten, der ihn von weitem erspäht und sich von den drei Gigerln abgesetzt hatte. Als verkürzte Schunkelgirlande ließ er sie hinter sich, um den Herankommenden abzufangen. So, und wie geht's Ihnen? Nicht so besonders. Und Ihnen? Oh, kommen Sie. Setzen Sie sich zu unserer kleinen Gesellschaft. Tut mir leid. Ich bin mit Smeraldina hier. Unter unbeschreiblichem Zucken seiner reizvoll fetten Visage flüsterte Belsazar. Ach, kommen Sie doch. Kommen Sie mit der Smeraldina. Kommen Sie beide. Das fand Bellacqua eigentlich ganz in Ordnung. Als er den Treppenabsatz erreichte, fand er seine Partnerin im Gespräch mit einem höchst charmanten Jüngelchen. Gestatten? Was ist? Du bist ja weiß wie ein Leinentuch. Mir geht's auch nicht besonders. Aber freu dich, ich hab einen Tisch gefunden. Wo? Dieser fette Scheißkerl, der Salon-Playboy da drunten, bittet uns an seinen Tisch und ich bin müde und will was zu trinken und du willst hierbleiben, also... Er machte sich auf den Weg die Treppe hinunter. Wer? Was schwatzt du da? Wer bittet uns? Wie soll ich das wissen? Kommst du mit? Dieser fette Schachspielzahnarzt. Halt, komm zurück. Ich geh zur Barberina. Wir kommen doch nicht raus. Smerry drehte ihm ihren langen Rücken zu und verschwand im Vestibül. An der Tür holte er sie ein. Was soll das denn? Es ist doch sinnlos, jetzt über die Barbarina zu reden, wenn wir nicht rauskommen. Aber sie öffnete die Tür mit ihrer eigenen schwachen Hand und ihm blieb keine andere Wahl, als ihr ins Freie zu folgen und hinüber in die Barbarina-Bar. In einer Minute ist er hier, wir gehen also besser. Gemeint war der Mandarin, Smerys Vater. Sie wollte die Silvesternacht möglichst nicht mit ihren Eltern verbringen, die zwischen 12 und 1 hier hinkommen wollten. Hat nicht Selbiger gesagt, er kommt nach dem Feuerwerk heraus und bringt Mama mit? Gib mir eine Zigarette. Er könne sie ja für sie anzünden, schlug er vor. Sie schaute ihn erstaunt an. Er hielt ihr die Zigarette vor die Nase. Er hatte Lust, ein bisschen mit ihr zu spielen. Soll ich? Gib mir die du raus und zünd dir selbst eine an. Er lehnte sich über den Tisch vor und sie zog ihm die halb gerauchte Zigarette aus den Lippen. So ein Plop machte das. Such a pop it made coming away. Jetzt zünd dir deine eigene an. Aber er fiel in seine Ecke zurück und tat nichts dergleichen. Er nahm sich jetzt zu schmollen vor, weil sie kein Spiel daraus machen wollte. Wie steht's mit deinem Liebhaber da? Es ist nicht das Bier, was dir morgen früh einen dicken Kopf macht, sondern das ganze Gerauche dabei. Was? Ich sage, es ist nicht das Bier, was dir morgen... Nein, davor. Ach so. Dein Liebhaber? Was für ein Liebhaber? Vielleicht dachte ich an den von da drüben im Keller. Was soll das heißen? Vielleicht dachtest du. Weiß ich auch nicht. Was weißt du eigentlich? Das ist nicht mein Liebhaber, das ist das Segelflugass. Diese Segelflugass? Er hat den weitesten Flug in einem Segelflugzeug gemacht. Kein Liebhaber? Nein. Was ist ein Liebhaber? Weiß ich auch nicht. Und du? Nein. Du? Nein. Bin ich dein Liebhaber? Bist du mein Liebhaber? Ja? Nein, bist du nicht. Wer bin ich dann? Du bist my man. Aber nicht mit 2 N. Sie zog fürchterlich die Brauen zusammen. Was? Ich meine nicht dein M-A-N-N. I mean not your M-A-N-N. Ärgere mich nicht, lass mich in Ruhe. Trink aus und lass uns gehen. Gehen wohin? Ach, egal wohin, der Drecksack wird sonst gleich da sein. Aber ich dachte, du wolltest tanzen. Nein, es ist sinnlos, tanzen zu wollen, wenn keiner da ist, mit dem man tanzen kann. Kannst du nicht mit mir tanzen? She stood up in that case and pulled down her dress behind. Poor girl, it was always rutsching up on her. The poop of her behind was so kolossal. Für diesen Fall stand sie auf und zog ihr Kleid hinten nach unten. Die Ärmste, es rutschte immer hoch. Das Heck ihrer Hinterseite war so kolossal. Belle erhob sich, schmerzgequält. Ich kann nicht tanzen. Sie sah ihn über den Tisch hinweg an. Du lieber Gott. Du lieber Gott, she whispered. Tut mir leid, Mary. Ich kann nicht tanzen. Ich würde schon gern, aber ich kann nicht. Sie setzte sich hin. Setz dich. Ach, geh doch zum Teufel, dachte er. Wozu bist du eigentlich aus Paris hierher gekommen? Um mir dein Gesicht anzusehen. Aber du siehst es ja nicht an. Oh doch, ich sehe es an. Oh nein, Belle, nicht. Und du weißt es. Du blickst da nicht durch. Du sagtest immer, du wolltest nur meine Augen ansehen. In meine Augen sehen. Darauf reagierte er nicht. Belle! Er verhärtete sein kleines Herz. Er will mir nicht mehr in die Augen sehen. Weil ich mir dein Gesicht ansehen will? Ich bin Klassizist. Wusstest du das nicht? Unmöglich liebst du mich, sonst würdest du nicht so daherreden. Belle schlug auf den Tisch und schrie. Wie daherreden? Ach, wie du halt immer so daherredest. Alles ist dir gleich. Immer sagst du, weiß nicht und kümmert mich nicht. Den ganzen Tag liegst du in dieser verdammten alten Wohnung und liest dein altes Buch und kalberst mit Papa herum. The way you always go on, indifferent to everything, saying you don't know and you don't care, laying about all day in that verdammte old Wohnung, reading your old book and fooling around with Daddy. Und so einer ist nun angeblich in mich verliebt. Ach, geh doch zum Teufel, dachte er. Er will sich mein Gesicht ansehen. Die ganze Strecke kam er her von Paris, 3. Klasse, um sich seines Smerry-Lieblings Gesicht anzusehen. Sie lehnte sich über den Tisch hinüber, schloss die Augen und hielt das kleine, zornige, purpurüberlaufene Gesicht zur Inspektion hin und höhnte: Jetzt schau's dir genau an. Du verstehst mich nicht. Es muss kryptisch vor sich gehen. Was denn das? Was zum Essen? Wenn ich sage, dass ich mir dein Gesicht ansehen will, meine ich damit, dass ich einen verstohlenen Blick darauf werfen möchte. Einen verstohlenen Blick. Bist du beschwipst? Leider. Ach, da kam der also die ganze Strecke von Paris her, dritter Klasse, um einen verstohlenen Blick auf mein Gesicht zu werfen. So kannst du es ausdrücken, wenn du willst. Ich drücke nichts aus, so hast du es gesagt. Lass uns aufhören damit. Du hast angefangen. Ihr Gezänk hatte schon so viel Aufsehen erregt, dass ein mieser Typ, der in einer fernen Barecke dümpelte, der Madonna mit grandios promisker Hand zuwinkte und die ungeküsste Eva erfreute den niedergeschlagenen Belacqua mit einem langsamen Schürzen ihrer Oberlippe. And the ungeküsste Eva gratified the discomforted Belacqua with a slow hitch on her upper lip. Die ungeküsste Eva war die Bardame. Sie hatte ihren Charme eingebüßt, das tugendsame Mädchen durch ihre Passion für Steinhäger und späte Stunden, unterschieblicherweise, wie Dickens so schön sagt. Steinhägers in abundance, she cadged from the soft, unhappy class of client. And she knew our young hero for an easy mark. Jede Menge Steinhäger erschnorrte sie von den leicht rumzukriegenden Unglücksraben unter ihren Kunden. Und sie witterte leichtes Spiel mit unserem jungen Helden. Belacqua kuschelte sich in seine Ecke und bediente sich bei der Madonna mit einem der vor ihr aufgereihten Gläser. Sie hatte ihre Blässe wiedergewonnen und setzte sich in Positur. Belacqua seufzte tief auf und hoffte, wieder ins Spiel zu kommen. Far up the bar, the vigilant Eva elevated her private bottle. Darf ich? She piped. Am fernen Ende der Bar hob die wachsame Eva ihre Privatbouteille in die Höhe. Darf ich? Belacqua errötete. Du hast die Bardame aufgerissen. Eva prostete ihnen zu. Bonsoir. Der Feuerwerker schlenkerte herein. Belacqua war entzückt. Wo ist Mama? Wer? Der Feuerwerker stand auf der Schwelle des Alkoven und schätzte die Situation ab. Wo ist Mama? Er bewahrte innig sein unrasiertes Gioconda-Lächeln. Dies ist die Stadt der Wunder. Der Grauler hat mich mit seiner superben Maschine heruntergefahren. Darf ich was zu trinken anbieten? Ich trage noch immer deine ausgezeichneten Hosenträger. Ist da noch ein Blutstropfen übrig in der Flasche? Gerade noch mit einem Sie gestatten doch. Sie gestatten doch. Unterbrach Thibaut in der Sala Bianca. Würden Sie mir einen Tanz schenken? Das Segelflugaas wartete die Erlaubnis ab. Frech reckte er sich neben der Madonna in die Höhe. Bell errötete, als er sein Bitte sehr sagte. Der Mandarin nahm den Platz ein. Sie aus der Bar hinaus tanzen zu sehen, brachte den ersten Schüttelfrost des neuen Jahres mit sich. Sie tanzte ganz unmöglich, warf sich herum. Sie spreizte sich, sie wackelte mit ihrem Allerwertesten. Eine Fassade, eine Chiappatta, ein Vibrato auf dem Hintergeschirr. Er quetschte unter dem Tisch die Handflächen aneinander. Oh, ein unübertreffliches Bastinado à la mode. Wie sagt doch Horaz? Carpe diem. Nein, er sagt, ein mangelhafter Hintern, eine flache Nase und ein langer Fuß. Der menschliche Hintern ist aller Hochachtung wert, indem er die Tugend der Sitzfleischgeduld verleiht. Die Griechen, kaum neu für dich, hielten große Stücke auf seine Schönheit. Und der gefeierte Dichter Rousseau betete im Tempel der Venus Kallipyge. Und in Verzückung schreiend fuhr er fort. O Katharina, o kleine Katharina von Cordona, wie konntest du nur diese Reize für eine mindere Disziplin demaskieren? Und weiter fortfahrend schloss er die Augen. Und eine mit Ösen, Ketten und Haken. Wer ist die Dame? Keine Ahnung. Eine Rivalin der heiligen Bridget the Rose. So habe ich sie noch nie nennen hören. So hat sie ja auch noch nie einer genannt, nie zuvor. Die heilige Bridget the Rose ohne die weiße Geiß. Die selige Bridget the Rose ohne die weiße Geiß und den Schlüsselbund und den Besen. Schreib ein Gedicht an sie. Oh ja doch, ein langes Gedicht an den gequälten Hintern der Katharina. Ich wäre ja ein Adamit gewesen. Ach, Belle, was habe ich mir da bloß angetan? Und ohne die Rückkehr seiner trauernden Braut zu beachten, posaunte er heraus. Oder am Altar ein spartanischer Frühlingsknabe. Komm, rück auf im Bett. Das ist mir eine Flohfalle. Los, gehen wir, wo das Gesöff billiger ist. Los auf, wer hält sich denn hier? Smerry wollte ihren Vater loswerden. Ich dachte, unser Freund hier möchte mir vielleicht bei einem dunkleren Ausschank Gesellschaft leisten. Eine Flasche dunkles Export. Genau, der dunklere Ausschank, das dunkle Export. Lass ihn in Ruhe, geh und trink dein dreckiges Bier alleine. Mein liebes Kind, das ist es ja genau. Da hast du deinen Finger genau auf das gelegt, was ich mir zu tun vorgenommen hatte. Das heißt, falls nicht jemand lieber hätte, dass ich's nicht täte. Aber würdest du nicht lieber hier bleiben, Smerry? Nur so ein bisschen länger? Und nochmal mit dem Segelflieger tanzen und dann uns nachkommen? Nein! Ei ja, Smerry, sei nicht so eine Ziege. Wir gehen ja nur um die Ecke in den Meister. Kommen Sie doch mit in die Bar. Der Rekordmensch rettete die stickig werdende Lage. Wir trinken noch einen. Lieber Himmel, er hatte ja wahrlich auch die richtige Größe, wenn man sie so für den Absprung aneinander geschmiegt sah. Bellacqua schloss die Augen. Ihr Gesicht tauchte über seiner Schulter auf und sie sagte nur: Schwein. Unterwegs zum Ausgang nahmen sie rasch noch etwas zu sich. Bellacqua lud Eva auf einen Steinhäger ein. Wenn's Ihnen nichts ausmacht, nehme ich, glaube ich, goldwässig. Ist mir ganz gleich, was Sie nehmen. Strangers and we was meet at for so long. Lovers until you let your love go wrong. Kiss me, then give your heart to someone new. Schließlich landeten Bell und der Mandarin im Jean Meister. Bells Zigarette fiel aufs Tischtuch. Er kam dem sehr nahe, worauf er hinaus wollte. Bald würde er loslegen. Weib! Gott segne Sie alle. Wir kommen ohne Sie nicht aus. Weib ist irgendwie ein fettes, wabbliges, teigiges Wort. Ganz Weib? Brüste und Hinterbacken. Is a fat, flabby, pasty kind of a word. All breasts and buttocks. Bocca. A hell of a fine word. He sneered. Look at them. Mein Leib benötigt dich schrecklich. Meine Hände und Lippen und Brüste und alles sonst an mir. Manchmal empfinde ich es sehr schwer, mein Versprechen zu halten, aber ich habe es bislang gehalten und will es weiterhalten, bis wir zusammentreffen. Und ich kann dich endlich haben, endlich deine Geliebte sein. Und sobald du ihrer als Weib bewusst wirst, kannst du deinen Hut über den Schlamassel werfen. Ich hasse die Lügner, die das Durcheinander akzeptieren. Faute mieux. Gott helfe uns. Und ich hasse die Hengste, für die es kein Durcheinander gibt. Hengste? Lügner? Durcheinander? Zwischen Liebe und dem Thalamus. Wie kannst du nur fragen, was für ein Durcheinander? Ich öffnete meine Arme weit und suchte mir einzubilden, dass du an meinen Brüsten liegst und zu mir aufschaust. Wie damals in diesen Mondscheinnächten, wo wir zusammen unter den großen Kastanienbäumen wandelten, mit den Sternen, die durch die Zweige glänzten. Der Mandarin zog traurig mit dem Handrücken über seinen Mund. Ich bin nur ein inkompetenter, verheirateter Mann mit Familie. Aber es kam mir nie in den Sinn, dass ich ein Lügner oder ein Hengst wäre. Noch je ein Liebhaber. Du bist halt ein sentimentaler Purist und ich, gelobt sei Gott und sein heiliger Name, bin's nicht. Was bedeutet, dass du eine Frau lieben und zugleich privat als Bedürfnisanstalt benutzen kannst? Wenn das Ihr Wunsch ist. Sie kann beiderseits funktionieren. Da das Ihr Wunsch ist. Er warf plötzlich seine ausladenden Arme hoch, senkte das Haupt in gekreuzigter Anrufung und sagte: Lex Hengstus. Geh in ein Gestüt. Frau Schlank brachte deinen Socken herunter und das brachte mich mehr als alles zum Weinen. Ich schicke ihn dir, glaube ich nicht. Ich lege ihn in der Schublade zu deinen lieben Briefen dazu. Dein Schimpfwort, Schatz, ist willkürlich und literarisch und zeitweilig fast unterhaltsam für mich. Aber er trifft mich nicht. Du kannst mich nicht treffen. Du simplifizierst und dramatisierst die ganze Sache mit deiner literarischen Mathematik. Ich verkneife mir die Argumente der Erfahrung, der inneren Erfahrungsdekristallisation. Weil dein Typ ja nie die Erfahrung akzeptiert, noch auch nur den Gedanken daran. Ich spreche also lediglich aus einem Bedürfnis heraus, das ebenso viel gilt wie deins, weil es halt gilt. Das Bedürfnis zu leben. Das Bedürfnis zu leben. Echt und ernst und total verstrickt zu sein ins Leben meines Herzens und... Hast du vergessen, wie es heißt? Meines Herzens und meines Blutes. Die Wirklichkeit des Individuums... Die Wirklichkeit des Individuums, so erklärtest du mir einmal forsch, ist eine zusammenhanglose Wirklichkeit und muss zusammenhanglos ausgedrückt werden. Und jetzt forderst du plötzlich eine stabile Gefühlsarchitektur. Der Mandarin zuckte mit den Schultern. Kein Zucken auf der Welt und nicht viele Schultern konnten es mit denen des Mandarins aufnehmen. Du missverstehst mich. Was du mich sagen hörtest, betrifft nicht meine Verachtung für deine schmutzigen, erotischen Manöver. Ich sprach von etwas, wovon du keine Kenntnis hast und haben kannst. Dem zusammenhanglosen Kontinuum. Das zusammenhanglose Kontinuum. Wie von Rimbaud etwa und Beethoven ausgedrückt, deren Aussagebedingungen dienen lediglich dazu, die Realität wahnsinniger Schweigensbereiche einzugrenzen. Deren Hörbarkeiten sind nichts weiter als Interpunktion in der Darbietung von Schweigemomenten. Wie gelangen sie von Punkt zu Punkt? Das meinte ich mit der zusammenhanglosen Wirklichkeit und ihrer authentischen Veräußerlichung. Ich hatte einen sehr komischen Traum gestern Nacht mit dir und mir in einem dunklen Wald. Wir kamen zusammen auf einem Weg zu liegen, als plötzlich du dich in ein Baby verwandeltest und wusstest nichts von Liebe. Und ich versuchte dir zu sagen, dass ich dich mehr als alles auf der Welt liebte. Aber du verstandst nichts und wolltest nichts mit mir zu tun haben. Aber es war alles nur geträumt und zählt also nichts. Es gibt keine Simultanität des Zusammenhanglosen. Es gibt nicht so etwas wie eine Liebe im Thalamus. Es gibt keine Simultanität des Zusammenhanglosen. Es gibt kein Wort für so etwas. Es gibt nicht so etwas Abscheuliches. Die Vorstellung einer uneingeschränkten Gegenwart. Die Vorstellung einer uneingeschränkten Gegenwart. Das reine Ich Bin ist eine Idealvorstellung. Eine Idealvorstellung. Die einer zusammenhanglosen Gegenwart, ich bin dies und das, ganz und gar abscheulich. Ich lasse Beatrice zu und das Bordell. Beatrice nach dem Bordell oder das Bordell nach Beatrice. Aber nicht Beatrice im Bordell. Oder eher nicht Beatrice und mich im Bett im Bordell. Was ist eigentlich so schlimm, wenn ich fragen darf, mit dir und Beatrice vergnügt in der mystischen Rose um, sagen wir, 5 Uhr? Und schon wieder vergnügt in Haus Nummer 69, sagen wir, eine Minute danach. Nein, nein, nein, nein, nein. Wieso nicht? Red nicht mit mir. Verzeih mir, siehst du nicht, dass du mich demütigst? Ich kann dir nicht sagen, wieso. Nicht jetzt. Verzeih mir. Belacqua streckte die Hand aus. Der Mandarin strahlte übers ganze Gesicht. Belacqua lachte. Sie quietschten noch vor Lachen, als die Madonna hereinkam mit dem Belsazar, keinem geringeren als dem Belsazar im Gefolge. Nur um euch zu sagen, dass ihr in Sauerweins Atelier eingeladen seid. Und dann fahre ich euch alle auf die Höhe in meinem neuen Wagen. Alles kam wunderbar hin für Belsazar. Belacqua probierte eine neue Masche. J'ai le dégoût très sûr. Was sagst du da? Sagen Sie Herrn Sauerwein, dass wir im Moment keine Möglichkeit sehen, sein Atelier zu beehren, dass wir uns aber überglücklich schätzen, ihn so gastfrei zu Hause zu wissen. Ach, sprich für dich selbst, hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Mein schöner neuer Wagen. Es kam der Smeraldina plötzlich zu Bewusstsein, dass da wenigstens mal ein Mann war. Bell? Sir? Noch so ein dreckiger, fieser deutscher Mechaniker. Altro che. Was sagst du da? Was hat er gesagt? Das ist das Portugiesische für und wie. Sag Herrn Sauerwein oder Herrn Sauerschwein meine Liebe, nicht wahr? Bell. Hallo? Kommst du? Und der Segelflieger? Bell, du hast doch gesagt, du willst das Porträt sehen. Porträt? Frag nicht so blöd. Du weißt schon, welches Porträt. Das, was er von mir gemacht hat, im Badeanzug. Seine Hand muss gezittert haben beim Malen. Sag Herrn Sauerwein. Oh, Bell! Die Smeraldina pfiff dem Belsazar und stürzte auf die Tür zu. Smerry! Bevor Herr Sauerwein da war, sind wir da. Was hat sie bloß gebissen? Sie wird sich schon fangen. Wieso das alles, weiß ich auch nicht. Sie... So So shall their voices pass away, begin and end. The syllables sound, sound and pass away. The second after the first, the third after the second, and so forth and so on, in order, until the last after the rest. So werden ihre Stimmen dahingehen, beginnen und enden. Die Silben tönen, tönen und gehen dahin. Die zweite nach der ersten, die dritte nach der zweiten, und so fort und so weiter, der Reihe nach, bis zur letzten nach den übrigen. Und zum Schweigen, mit etwas Glück, nach der letzten. Jetzt endlich kann ich sagen, was mich beschäftigt. Ein Aufmerksamkeitsglissando durchschauerte den Mandarin. In der Altstadt, berichtige mich, falls ich im Irrtum bin, sitzt ein gewisses Fräulein Anita Furtwängler am Fenster. Weisheit durchfunkelt mich. Ich erzittere und erglühe. Die Vollkommenheit ihrer Glieder hat mich zum Frieden Jerusalems hinaufgewiegt. Ich hatte die Adresse von Abrahams Schoß. Morgengrauen. Bellacqua schellte an der Ateliertür des Herrn Sauerwein. Den blau-schwarzen Seraphim im Herzen, so dass es blutete. Die Smeraldina wartet auf Sie. Von der Rosamundi bis zur Rosamunda. Das kann sein. Smerry empfahl wärmsten seine Wirtschaft auf der Höhe. Und der Grauler fuhr sie hinauf in seiner vorzüglichen Maschine, hinauf und hinauf aus dem Sud der Stadt in den Schnee. There they kissed again with any god's quantity of tears. Dort küssten sie sich wieder unter jeder Gottesmenge Tränen. Sie bestellte ihm zum Trost eine Suppenterrine, sie bestellte sie brühheiß und sich selbst zum Trost eine Schokolade und Törtchen. Als ihm aufging, was sie bestellt hatte, sagte Belle: Herzlichste von allen, ich will keine Suppe. Ich mag keine Suppe. Was denn? Nichts. Ich will dich ansehen. Belle brach in weitere Tränen aus und winselte: Was ich will, ist dir in die Augen sehen, deine herrlichen Augen, und dann aus dem Fenster den Morgen und wieder dich. Ich will keine Suppe. Ich will überhaupt nichts. Bloß ein wenig heiße Suppe. Das wird dir gut tun. Ja? Was er nun aber nicht ausstehen konnte, war dieses dumme Getue und diese Nötigung zum Essen. Er fand nun einmal Suppe wirklich abscheulich. Ich sag dir doch, ich will diese verdammte Brühe nicht. Ich trink sie nicht. Dann, als er sah, dass die Gute verletzt war, sagte er in ruhigerem Ton: Liebling, ruf ihn zurück. Sei so lieb. Und bestell sie ab. Sie bestellte die Suppe ab. Jetzt stürzte sie sich auf die Törtchen. Sie saß über ihren Teller gekrümmt wie die Katze über der Milch. Sie tat ihr Bestes, die Gute nicht gefräßig zu erscheinen. Zwischendurch linste sie immer mal wieder zu ihm hoch aus ihrem Sahneschmaus, nur um sicherzugehen, dass er noch zum Abküssen da war, wenn ihr Hunger durch die Schokolade und Törtchen einmal gestillt sein würde. Als sie damit fertig war, rückte sie an seine Seite und begann, ihn zu betatschen. Er wollte nicht betatscht werden. Er hatte all das Betatschen, soweit er es aushalten konnte, anderweitig mitgekriegt. Auch hatte er darauf gebaut, dass Herr Sauerwein oder der Belsazar, der eine oder der andere oder beide zusammen, die Smeraldine entspannen würden. Hatten sie das womöglich versäumt? Jedenfalls blockierte er eine Weile ihre Anstöße und setzte sich dann zum Fenster hin ab und schaute hinaus. Schlimmstenfalls kam es ja vielleicht zum Schlimmsten, aber im Moment war es ihm unausstehlich, betatscht und angesabbert zu werden und am allerwenigsten vom regierenden Fetisch. Er wollte ja nur ein paar gute Gewissensbisse zur Kenntnis nehmen und überlegen, wie sein gestillter Atem oder besser noch seiner oder ihrer getauscht am besten ins Freie befördert werden könnte. Bell. Er spürte rückwärtig ihr außer sich sein. Bell. Und hörte sie mit den Fingernägeln auf den Tisch trommeln. Ihren kleinen Sahne- und Schokoladenschmaus hatte sie hinter sich. Schön und gut. Wieso kam er denn nicht zu ihr? Er blickte weiterhin aus dem Fenster und kehrte ihr den Rücken zu. Ihr Trommeln ignorierte er. Ihm war schwummrig von all dem Gereibe und Getatsche und Geknutsche und Geschnuppere, all dem brünstigen Gurre-Gurre und Herumgemache. Lutschen, was steril macht, ist kein Lutschen mehr. Plötzlich fühlt er sich verschwitzt. Er verspürt ein starkes Bedürfnis, hinauszurennen und sich in den Schnee zu legen. Er drückte das Gesicht gegen die bereifte Scheibe. Das war herrlich, wie ein Glas Wasser trinken im Gefängnis. Bell. Juckreiz geschüttelt, stampfte sie auf und stimmte ein garstiges Gejaule an. Bell, komm, Bell, komm. Bell, she miaulte. Komm. Bell, komm. She tambourined the tattoo on the table. Muss dich haben, muss dich haben. Sie trommelte dramatisch auf dem Tisch herum. Muss dich haben, muss dich haben. Das Getobe fiel zu einem Libido-Geschniefe ab. Muss dich haben, Bell. Komm. Ich muss dich haben, muss Hinter dich ihm haben. Ging das Geschniefe und Geraune weiter. Es war wie das Tropfen von Jauch in einen leeren Eimer. Ein tierisches Geräusch. Jeden Augenblick mochte er den Boden vollkotzen. Plötzlich drehte er sich um. Mir ist schlecht, ich muss an die frische Luft. Sie war jetzt still und saß vornübergebeugt, das Gesicht im Schoß. Ihr drallgewölbter Rücken bot keinen sehr eleganten Anblick. Reglos, sagte sie. Geh nur. Willst du nicht mitkommen? Nein. Bell dachte, auch gut, sie könne sich ja selbst verlustieren. Auf Wiedersehen dann also. Du kannst da bleiben, dachte er, indem er allein durch den Schnee hinunterstapfte, und kannst schniefen und triefen bis zum Nimmerleinstag. Eine Frau, die jault, dachte er, verdient so viel Mitleid wie eine Gans, die barfuß läuft. Er sammelte sich einen großen Schneeball vom Wegrand auf und zerdrückte ihn an seinem Gesicht. Das war nun wirklich eine Wohltat. Dies eine Mal in seinem Leben hatte er das Richtige gesagt. Außer natürlich, dass gewisse Aspekte von ihr in seinem Herzen wohnten wie Wind in einem dyspeptischen Magen und sich von Zeit zu Zeit bemerkbar machten in Form eines sentimentalen Aufstoßens, das alles andere als angenehm war. Besser, dachte er, ein Rülpser hier und da als das ständige Magengrimmen. Unfehlbar gab es über die nächsten paar Tage, ehe er sich nach Hamburg verdrückte, weitere Tränen und weitere Vorhaltungen und noch mehr Tränen und noch mehr Zusammenhuschen und Kuschen und Catches, Catch, kein Mischmasch und weitere Tränen und Schweißausbrüche und Fiaskos. Eine höchst qualvolle Zeit. Aber er wusste, und sie auch, es war alles vorbei. Abgesehen von den Erklärungen und dem Gerangel, als er an jenem Neujahrsmorgen in der Wirtschaft auf der Höhe davonlief und sie das Jahr nach eigenem Geschmack beginnen ließ, wie immer es ihr am besten passte. Sie hatte ja ein ausgiebiges Geschmacksrepertoire und einen dehnbaren Sinn fürs Passende. Sie würzte ihre Schlafkammerträume mit Erinnerungen an ihn. Erstaunlich, wie alles wie im Märchen endet oder so hingedreht werden kann. Auch noch die unhygienischsten Episoden. Immer dein Tuissimus. Ein Kapitel aus Dream von Samuel Beckett. Aus dem Englischen von Wolfgang Held. Hörspielbearbeitung Bernd Heinz. Es sprachen Erzähler Graham F. Valentine, Belacqua Florian von Manteuffel, Smeraldina Katrin Angerer, Mandarin Friedhelm Tock, Mama Ellen Schulz, Belsazar Michael Lucke, Sauerwein Jochen Nix, Eva Sibylle Nikolai. Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz Dorothea von Hinte. Regie Oliver Sturm. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Die 36 Texte des Hörspiels Mirlitonade, beim Schweizer Radio DRS produziert, erschienen 1978 in dem schmalen Bändchen Poem avec Merlitonade. Ein Text besteht aus 2, einer aus 16, alle übrigen aus 4 bis 10 kurzen Zeilen. Merlitonade ist eine Beckettsche Worterfindung. Le Mirliton bezeichnet im Französischen das Näselhäutchen, ein primitives Musikinstrument. Es ist eine zwischen den Fingern gehaltene oder einem Rohr überzogene Membran, die die Stimme des Dagegensprechenden oder Singenden mitschwingend umfärbt. Ein Mirliton-Vers ist ein schlechter Vers, wie der auf kleine Papierstreifen gedruckte Vers, mit denen man das Mirliton überzieht. Mirlitonade von Samuel Beckett, eine deutsch-französische sprachmusikalische Komposition. Fasse le pire jusqu'à ce qu'il fasse rire. Ensuite à plat sur la droite ou la gauche. Ensuite à plat sur la droite. La gauche ou la droite. Ou la gauche. Enfin. La gauche ou la droite. À plat sur la gauche. Enfin. À plat sur la gauche. Ou la droite. Ou la droite. N'importe. Samedi répit, plus rire, depuis minuit jusqu'à minuit, pas pleurer. Pas à pas, nulle part. Rentrer à la nuit. Rentrer à la nuit, au logis, allumé. Rentrer à la nuit, au logis, allumé. Éteindre. Voir la nuit, voir coller à la vitre le visage. Somme toute, tout compte fait un quart de milliasse de quart d'heure, sans compter les temps morts. Schritt um Schritt, nirgendwo hin. Niemand allein weiß wie. Schritt um Schritt, nirgendwohin, niemand allein weiß wie. Schrittchen nirgendwohin, immerzu. Appel à bien mener le dernier pas au pied, repose en attendant, comme le veut l'usage, que l'autre en fasse autant, comme le veut l'usage, et porte ainsi le fait encore de l'avant, comme le veut l'usage, enfin jusqu'à présent. Ensuite, à plat sur la droite, ou la gauche, ou la droite. Fin fond du néant, au bout de quelle guette, l'œil crut entrevoir remuer faiblement. La tête le calma, disant, ce ne fut que dans ta tête. Imagine si ceci, un jour ceci, un beau jour... Un jour ceci. Tiefster Grund des Nichts. Am Ende welcher Wache das Auge flüchtig einer schwache Regung zu sehen glaubte. Der Kopf beruhigte es, indem er sagte, es war nur in deinem Kopf. Silence tel que ce qui fut, avant jamais ne sera plus, par le murmure déchiré d'une parole sans passé. D'avoir trop dit n'en pouvant plus, jurant de ne se taire plus. Ne manquez pas à Stuttgart la longue rue Neckar. Du ne manquez pas à Tanger là, la traite, le cimetière Saint-André. Plus loin, mort sous un fruit comme mort, de fleurs sur ensevelies. Obstinément. Pend à la mémoire d'Arthur Kayser. De cœur avec lui. Reste d'Irlande, assis, elle s'enfuit aux cieux, en août 1932. À place ou la droite? Ou la gauche? La gauche ou la droite? Écoute-les s'ajouter, les mots aux mots, sans mots. Les pas aux pas. Un à un. Fou. Lisiez plus jamais. Vite. Redites. Lueur lisière de la navette, plus qu'un pas s'éteigne, demi-tour remiroite. Halte plutôt, loin des deux, chez soi, sans soi, ni eux. Schwarze Schwester, die du in der Hölle bist und kreuz und quer schneidest. Was erwartest du? Sitôt sorti de l'ermitage, ce fut le calme après l'orage. Imagine. Si ceci, un jour ceci, un beau jour, imagine. Si un jour, un beau jour ceci cessait. Imagine. Sitôt sorti de l'ermitage, ce fut le calme après l'orage. Das Schweigen, so wie es vorher war, wird es nie mehr geben. Das von Flüstern zerrissene Schweigen einer Sprache ohne Vergangenheit. Die, da sie zu viel gesagt hat, nicht mehr kann und lästerhaft schwört, nicht mehr zu schweigen. Lueur, lisière de la navette. Plus qu'un pas s'éteigne. Demi-tour remiroite. Halte plutôt. Loin des deux. Chez soi, sans soi. Ni eux. Fou. Lisiez plus jamais. Vite. Redites. Écoute-les s'ajouter les mots aux mots, sans mots, les pas aux pas, un à un. D'abord à plat sur du dur, la droite ou la gauche, n'importe. Ensuite à plat sur la droite ou la gauche ou la droite. Enfin à plat sur la gauche ou la droite, n'importe, sur le tout, la tête. Un jour, ceci, un beau jour. Imagine, si un jour, un beau jour, ceci... Samedi, répit, plus rire, depuis minuit, jusqu'à minuit, pas pleurer. Lichtschimmer grenzen des Hin und Her. Nur einen Schritt noch und sie erlöschen. Kehrt machen und sie schimmern wieder auf. Besser Halt machen. Fern von beiden. Bei sich. Ohne sich. Ohne die anderen. Noirceur qu'est aux enfers. À tort, tranchant et à travers. Qu'est-ce que tu attends? Pas davantage de souvenirs qu'à l'âge d'avril un jour, d'un jour. Ströme und Ozeane haben ihn als lebendig am Bach von Cour d'Ablon beim Teich von Chaudron hinterlassen. Flux cause, que toute chose, tout en étant toute chose, donc celle-là, même celle-là, tout en étant, n'est pas. Parlons-en. Der Fluss ist die Ursache dafür, dass jedes, obgleich es etwas ist, Also dies hier und sogar jenes dort. Obgleich es ist dennoch nicht ist. Pustekuchen. Vieille, vieux arrêt. Chaque jour, envie d'être un jour en vie. Rêve sans fin, ni trêve à rien. Écoute-les s'ajouter, les mots, les pas. Nachdem der letzte Schritt kaum gut gegangen ist, ruht der Fuß einstweilen, wie es gang und gäbe ist, bis der andere Fuß das Gleiche tut, wie es gang und gäbe ist, und so die Last noch weiter voranträgt, wie es gang und gäbe ist, jedenfalls bis jetzt. La nuit venue, où l'âme allait enfin lui être réclamée, voilà-t-il pas qu'un continent il l'a rendu une heure avant. Samedi, répit, plus rire. Depuis minuit jusqu'à minuit. Samedi, répit, plus rire. Depuis minuit jusqu'à minuit, pas pleurer. Petit pas, nulle part. Non, certes sans regret, un jour d'être né. Chaque jour en vie, d'être un jour en vie. Non, certes, sans regret, un jour d'être né. Vieille allée, vieux arrêt. Allée. Nuit qui fait tant implorer l'aube, nuit de grâce, tombe. Enfin, à plat sur la gauche. Ou la droite. La droite. N'importe. Sur le tout. Sur le tout. La tête. Tête. Vieille allée, vieux arrêt. Allée, absent, absent, arrêté, vieille allée, vieux arrêt, allée, absent, absent, arrêté, vieille allée, vieux arrêt, allée, absent, absent. Le nain nonagénaire dans un ultime murmure. De grâce au moins la bière, grandeur nature. Écoutez, s'ajouter des mots aux mots, sans mots, les pas aux pas, un à un. Marthe, die du so sehr die Frühe herbeisehnen lässt, Nacht, sei gnädig, sink herab. silence tel que ce qui fut avant jamais ne sera plus par le murmure déchiré d'une parole sans passer, d'avoir trop dit, n'en pouvant plus, jurant de ne se taire plus. Rien, nul, n'aura été pour rien, tant été, rien, nul. Versäumen Sie in Tonchet nicht den Besuch des St. Andreas-Friedhofs. Tote sind dort, die unter einem Dickicht von unter Blumen begrabenen Blumen liegen. Und da ist die Bank zum Andenken an Arthur Kaiser. In herzlicher Verbundenheit mit ihm als Überbleibsel darauf sitzen bleiben. À peine a bien mené le dernier pas, repose en attendant comme le veut l'usage, que l'autre en fasse autant, comme le veut l'usage, ainsi le fait encore de l'avant, comme le veut l'usage, que l'autre en fasse autant, comme le veut l'usage, et porte ainsi le fait encore de l'avant, comme le veut l'usage. Vieille allée, vieux arrêt. Allée, absent. À peine a bien mené le dernier pas, le pied repose en attendant, comme le veut l'usage, que l'autre en fasse autant, comme le veut l'usage, et porte ainsi le fait encore de l'avant, comme le veut l'usage, enfin jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à présent. Ce qu'ont les yeux mal vus de bien, les doigts laissés de bien filer, serre-les bien les doigts, les yeux. Le bien revient en mieux. Enfin, jusqu'à présent. Ce qu'a de pis le cœur connu, la tête put de pis se dire, fais-le ressusciter. Le pis revient en pire. Enfin, jusqu'à présent. Samedi, répit. Enfin, jusqu'à présent. Vieille allée, vieux arrêt. Allée, absent. Absent. Plus rire depuis minuit jusqu'à minuit. Pas pleurer. Tout la voix qui dit d'une autre vie. Ne manquait pas à Tanger le cimetière Saint-André, mort sous un fouillis de fleurs surensevelies, banc à la mémoire d'Arthur Kayser. De cœur avec lui, reste dessus assis. D'où la voix qui dit d'une autre vie. Plus loin, un autre commémore Caroline A. Taylor, fidèle à sa philosophie qu'espoir il y a tant qu'il y a vie. D'Irlande, elle s'enfuit aux cieux en août 1932. D'où la voix qui dit ne manquait pas à Stuttgart la longue rue Neckar. Du néant, là, l'attrait n'est plus ce qu'il était, tant le soupçon est fort d'y être déjà et d'or. D'où la voix qui divine d'une autre vie. Ça ne dirait pis plus rien. Pas davantage de souvenirs qu'à l'âge d'avril d'un jour. Was die Augen an Gutem schlecht gesehen haben und die Finger an Gutem haben zerrinnen lassen. Lass sie festfassen, die Finger und die Lider. Das Gute kehrt noch besser wieder. Vieille allée, vieux arrêt, allée, absent. Absent, arrêté. D'abord, à place où je dure. La droite, ou la gauche. Ensuite, à place sur la droite, ou la gauche. Ensuite, à place sur la droite. La gauche ou la droite. Ou la gauche. Enfin. La gauche ou la droite. À place sur la gauche. Enfin, à place sur la gauche. Ou la droite. La droite. N'importe. Samedi répit, plus rire, depuis minuit jusqu'à minuit, pas pleurer. Pas à pas, nulle part. Rentrer à la nuit. Rentrer à la nuit, au logis, allumer Vieille allée, vieux arrêt. Allée. Absent. Absent. Fou. Qui disiez plus jamais. Vite. Redites. Was am schlimmsten das Herz erlebt hat und was der Kopf am schlimmsten gesagt hat. Lass sie wieder aufleben. Das Schlimmste kehrt noch schlimmer wieder. Silence, tel que ce qui fut avant jamais ne sera plus. Avant jamais. Parce que le péché ne sera plus. Tu ne penses pas cela. Pas à pas, nulle part, nul, seul, ne sait comment, petit pas, nulle part, obstinément. Imagine si ceci, un jour, ceci, somme toute, un beau jour, tout compte fait, imagine, un quart de milias, si un jour, un beau jour, ce quart d'heure, ceci, sans compter, cessait, les temps morts. Imagine. Vieille allée, vieux arrêt. In der Nähe ruft eine andere Bank Caroline Hay Taylor ins Gedächtnis, die eingedenk ihrer Lebensweisheit, der zufolge der Mensch hofft, solange er lebt. Im August 1932 von Irland in den Himmel floh. Allez, absent. Rêve, sans fin, ni trêve. À rien. Si ceci, un jour, ceci, un beau jour, imagine, c'est un jour, un beau jour, ceci. Cessez, imagine si ceci un jour, ceci un beau jour, imagine si un jour un beau jour, ceci cessez, imagine si ceci. Nuit qui fait tant implorer l'aube, nuit de grâce, tombe. Un fond du néant, au bout duquel guette, l'œil crut entrevoir remuer faiblement. La tête le calma, disant, ce ne fut que dans ta tête. Vieille allée, vieux arrêt. Allez. Rêve sans fin ni trêve à rien. De pied ferme, tout en n'attendant plus, il se passe devant, allant sans but. Versäumen Sie in Stuttgart nicht, sich die lange Neckarstraße anzusehen. Der Anreiz des Nichts ist dort nicht mehr das, was er einmal war, weil man eben den sehr starken Verdacht hat, längst mitten darin zu sein. ce qu'ont les yeux mal vus de bien, les doigts laissés de bien filer, serre-les bien, les doigts, les yeux. Le bien revient en mieux. Morte, parmi ces mouches mortes, un souffle coulis berce l'araignée. Ce qu'ont les yeux mal vus de bien, les doigts laissés de bien filer, serre-les bien, les doigts, les yeux. Le bien revient en mieux. Träume endlos und rastlos vom Nichts. Rien, nul, n'aura été pour rien. Tant était, rien, nul. Rien, nul n'aura été pour rien, tant était, rien, nul. D'où ? La voix qui dit « vie », d'une autre vie. Vieille allée, vieux arrêts. Als eine Tote inmitten ihrer Toten fliegen wiegt. Als eine Tote inmitten ihrer Toten fliegen wiegt ein Luftzug die Spinne. Mot survivant de la vie, encore un moment. Tenez-lui compagnie. Sein Schatten stand eines Tages wieder vor ihm, streckte sich aus, erblasste und verschwand. Fleuves et océans l'ont laissé pour vivant. Aux rues Courtablon, près la mare Chaudron. Son ombre une nuit lui reparut, s'allongea, pâlit, se dissolut. De pied ferme. Tout en attendant plus, il se passe devant. Allons sans but. Sitôt sorti de l'ermitage, ce fut le calme après l'orage. Pas davantage de souvenirs qu'à l'âge d'avril d'un jour. In dem Augenblick, als zu hören kriegte, dass nicht mehr lange zu leben habe, zeigte das Leben, das ihm endlich lachte, alle seine Zähne. La vie à lui enfin sourire se mit. Fidèle à sa philosophique espoir, il y a tant qu'il y a vie. Pas davantage de souvenirs qu'à l'âge d'avril. Sitôt sorti de l'ermitage, ce fut le calme après l'orage. Als die Nacht gekommen war, in der seine Seele endlich von ihm zurückgefordert werden sollte, hat sie doch prompt eine Stunde früher hergegeben. Son ombre une nuit lui reparut, s'allongea, pâlit. Écoute-les s'ajouter les mots aux mots. Sans mots, les pas. Fidèle à sa philosophique espoir, il y a tant qu'il y a vie. À l'instant de s'entendre dire ne plus en avoir pour longtemps, la vie à lui enfin sourire se mit de toutes ses dents. Obstinément, obstinément, obstinément. Nuit qui fait tant implorer l'aube, nuit de grâce, tombe. La nuit venue où l'âme allait enfin lui être réclamée, voilà-t-il pas qu'un continent, il la rendit une heure avant. Samedi, répit. Vite. Redite. Der 90-jährige Zwerg äußerte murmelnd diese letzte Bitte. Seid so gut,

Wie alle frühen dramatischen Arbeiten von Peter Handke ist auch Hörspiel ein Lehrstück von der Sprache. Dazu der Autor. Hörspiel ist ein Frage-Antwort-Spiel über einen Frage-Antwort-Vorgang, der ernsthaft bei einem Gefragten Antworten erreichen will, und zwar mit allen rhetorischen Mitteln: Schmeichelei, List, Erpressung, Gewalttätigkeit. Der Frage-Antwort-Vorgang, über den ein Frage-Antwort-Spiel Auskunft geben soll, stellt sich als ein scharfes Verhör heraus, bei dem die Verhörenden die Macht zum Fragen haben. Schließlich stellt sich sogar heraus, dass auch das Frage-Antwort-Spiel über das Verhör zum Verhör selbst gehört. Peter Handke. Hörspiel Nummer 1. Am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr. Hören Sie bis zum Beginn der Nachrichten nun noch das Geräusch des Monats März von Thomas Köhner. Der Komponist hat für seine 12 Geräuschminiaturen des Jahres 2008 das Thema Klangbriefe gewählt. Hören Sie also nun, wie Spitzbergen in Thomas Köhners Klangbrief klingt. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Berlin auf 89,6.